träumt von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Haus. Ganz Paris träumt dieses Märchen, wenn es wahr wird. Ganz Paris grüßt dann das Pärchen, das ein Paar wird. Ganz Paris singt immer wieder. Kommt nach Paris zurück. Träumt von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Haus. Ganz Paris träumt dieses Märchen, wenn es wahr wird. Ganz Paris grüßt dann das Pärchen, das ein Paar wird. Ganz Paris singt immer wieder. Wer verliebt ist in die Liebe, kommt nach Paris zurück.